Liebe Freunde, bevor wir die heutige Sendung beginnen, möchten wir uns erstmal bei einem Mann bedanken, der gestern Nacht von uns gegangen ist. Er war immer ein Idol für uns und wir haben viele Tränen vergossen. Rest in Peace, Hugo Chavez. Personality Homies. Herzlich willkommen bei Cult of Personality, Talk of Personality, euer Lieblingspodcast. 60 Minuten, die heißesten Informationen und auch. Das natürlich alles hier official. Ganz klar, muss man dazu sagen. Official, Frage an dich. War auch dein Lieblingsmanager, oder? Hugo Chavez? Absolut. Keiner hat ihn hier so gut verkörpert wie er. Als Absolut. Face hat er so ein bisschen seine, ich will mal sagen, Lücken gehabt, so in seinem Repertoire. Aber gut, ich sag mal, man kann ja nicht alles können. Es war ein guter Talker. Seit 99 in der WWE gewesen, Hugo Chavez. Und für mich der größte venezolanische Manager aller Zeiten. Absolut. Absolut. Da kann man nun wirklich, also Chris, würde ich fast schon sagen, kann man nun wirklich mal anfangen hier mit der Sendung. Absolut. Chris! Wie immer haben wir uns hier verabredet, um ein wenig über das aktuelle Catch-Geschehen zu diskutieren. Ja. Über Monday Night Raw, Oldschool Monday Night Raw in dem Fall. Mensch, ich war ja so excited wie schon lange nicht mehr. Absolut. Wie ging's dir? Warst du aufgeregt? Also, ich muss erst mal gucken, ist das schon TNA on Tour? Wegen dem Feuerwerk am Anfang. Weißt das war du? Schön. Ich musste erst mal gucken. Hab ich gemerkt, gibt's ja gar nicht mehr auf Sky. War nicht so gehuckt, muss ich sagen. War ich nicht so. Wie fandst du das? Das muss man vielleicht den Leuten sagen, die es noch nicht gesehen haben. Leute, ihr werdet es nicht glauben, der Undertaker ist zurückgekehrt. Es könnte an euch vorbeigegangen sein, ja, weil es hat, glaube ich, kaum irgendeine Wrestling-Seite darüber berichtet. Mhm. Aber er ist tatsächlich zurück. Mhm. Und wie fandst du die grandiose Rückkehr des Undertakers? Ich muss, bevor du antwortest, erstmal noch kurz einhalten. Es ging ja eigentlich los mit einem Taut-Video letzte Woche bei Raw und wurde dann wirklich diese Woche... Es war eine Motto-Show. Muss man ganz ehrlich sagen, war eine Undertaker-Motto-Show. Ja. Die ganze Sendung hat sich nur um ihn gedreht. Wie fandst du die Rückkehr des legendären Undertakers? Ja, nachdem sie sich da selbst mit der House-Show-Geschichte gespoilert haben, dass er ja wohl doch fit ist und dann das die Show zu eröffnen mit ihm, das fand ich schon merkwürdig. Aber naja gut, im Endeffekt macht es ja Sinn, ne, dass du dann am Ende im Main-Event dieses unfassbar schlechte Fatal Four-Way-Match da deliverst. Ich fand's nicht so berauschend. Sag mal du, ich hätte mir lieber gewünscht, dass er irgendwie BAM! Irgendwie mal reingekommen wäre im Laufe eines Matches oder so. Von mir aus auch beim Rumble, bei Punk, The Rock oder so. Ich weiß es nicht. Ich war ein bisschen underwhelmed, wie wir sagen. Also für mich war wirklich das Schlimmste an der ganzen Sache, dass man die ganze Story so offensichtlich ohne große Basis erstmal aufbaut. Also ein Match gegen den Undertaker bei WrestleMania in einem Fatal Four-Way-Match, also den Herausforderer für den Undertaker in einem Fatal Four-Way-Match zu, also den Herausforderer für ein Match gegen den Undertaker, der ja die Streak bei WrestleMania hat in einem Fatal 4-Way-Match. Also ich weiß nicht, aber so ein Match, dass du praktisch ein Fatal 4-Way-Match für ein Match gegen den Undertaker bei WrestleMania mit der Streak, die ja 21-0 werden könnte, Howard Finkel war ja auch nicht da. Klar. Da habe ich ja eigentlich mit gerechnet. Natürlich war er da. Aber der durfte nichts sagen. Er hat das gesagt. Was denn? Na, bei der Geburtstagsgeschichte. Ach stimmt, du hast ja recht, das habe ich ja völlig verdrängt. Mann, nur Dilettanten hier. Oh, ich muss gleich mal wieder den Storch und den Matze anrufen. Also, weil eine ja... Kann, eine kann wenigstens noch gut hören. Ich habe ja vor ein paar Tagen, Wochen, irgendwie was dazwischen, herausgefunden, dass Mae Young vor 100 Jahren tatsächlich mal heiß aussah. Ja, natürlich, das haben wir doch unter der Woche mal irgendwie Bilder gesehen, ne? Ja, da habe ich mal Bilder vertwittert. Die war wirklich mal gar nicht so hässlich. Also, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ist fast also kann man sich fast nicht vorstellen, wenn man die heute sieht. Ah. Gibt, glaube ich, keine hässlichere Frau auf der Welt. Aktuell, muss man dazu sagen. Als Mae Young, aktuell. Ja, aktuell. Mit 100. Ja. Aber auch schön, der Partycrasher, ne? CM Punk. Ja, naja, wahrer. Aber dazu kommen wir nachher noch beim Hirsemann-Match der Woche. Ja, er ist wieder da. Das als Original. Als kleiner Hint schon mal, sozusagen. Aber dazu kommen wir nachher noch. Aber zurück zu dieser Fatal 4-Way-Geschichte. Das finde ich irgendwie immer ein bisschen schwach. Also da hat man nun eine Streak, die über mehr als 20 Jahre ja aufgebaut wurde. Er hat ja auch mal pausiert, eine WrestleMania. Ich glaube, eine nur, oder? Oder zwei? Eine, meine ich. Also auch mindestens eine, vielleicht auch sogar zwei. Also mit Punk und dem Undertaker hätte man doch da irgendwas Besseres auf die Beine stellen können, außer ein Fatal 4-Way-Match. Hat mich so ein bisschen erinnert an letztes Jahr, als, glaub, Chris Jericho seinen Spot gegen CM Punk auch in irgendeinem Ausscheidungsmatch gewonnen hat. Irgendwie, nee, das war die Battle Royale, oder? Oder wie war das? Weiß ich nicht. Irgendwie, das war auch so was ganz Komisches, wo man eigentlich denkt, die sollten das doch delivern können, so eine Geschichte. Ja, absolut. Man, ja. Heißt natürlich nur nicht, dass es jetzt nicht zu irgendeinem großen Kabum kommen könnte, aber irgendwie war ich schon sehr, sehr enttäuscht. Also ich weiß auch nicht. Ich bin ja sowieso kein Undertaker-Fan, weißt du, ja, finde ich, der ödet mich ja tierisch an, der Typ. Also das muss man wirklich an der Stelle machen. Das muss doch nicht sein. Der muss nicht sein, ist aber so. Mensch, der gehört dazu. Ich kann ja nur sagen, dass ich, also jedes Mal, wenn ich den Undertaker sehe, habe ich das Gefühl, da ist jetzt echt, das jetzt reicht's. Der kann ja jetzt mal aufhören, endlich. Findest du nicht? Der wird ja auch bei 30 aufhören. Ja, das ja, sicher wird er. Kann man nur hoffen. Kann man wirklich nur hoffen. Ja. Weil natürlich war er vor 20 Jahren mal echt ein Top-Athlet, aber heutzutage, ich weiß auch nicht. Also ich bin kein Undertaker-Fan. Merkt man vielleicht auch ein bisschen. Bisschen. Man kann es raushören. Ja, was war denn sonst noch so bei Raw los? Also am Anfang, die ganze Geschichte fand ich wirklich schon ein bisschen komisch. Als Punk rauskam und eine Promo gehalten hat, dann kam ja Orton dazu, Sheamus und ja. Big Show. Das fand ich alles so klassisch Raw halt. Oder für mich gab's einen richtigen Schocker im negativen Sinne. Weil Vicky Guerrero so fett geworden ist. Das, nö. Genau, so ging's mir nämlich auch. Ah. Ich saß da und dachte, sag mal, was ist denn das für ein Nilpferd, das da reingelatscht kommt? Nein. Und da war's Vicky Guerrero. Aber, ich sag mal so, man kann die Augen zumachen. So. Aber für mich war der absolute Schocker, dass das Rock-Cena-Segment, das hat noch seit langem nichts mehr Langweiligeres. Was? Was? Das war doch so langweilig. Nein, das fand ich großartig, die beiden. Das hatte ich mit dem Potschow auch schon das Thema. Fand's genauso scheiße. Ja, gut, ist mir scheißegal. Ich fand's großartig. Nein, wir müssen ich dir doch unsere toll. Meinung aufzwängen. Ich fand, das war eine großartige Promo mit das Beste, was die beiden je abgeliefert haben. Das ist ja jetzt wirklich was. Es interessiert doch aber keinen mehr. Na, ich fand die klasse, die Promo. Ich fand die von beiden richtig, richtig gut. Ich hatte Spaß daran. Damit weiß ich jetzt schon, dass du den MVP der Woche definitiv nicht gleich hast wie ich. Das ist jetzt schon auch schon mal hier geteased an der Stelle. Aber nicht. Naja, gut. Findest du, jetzt mal ganz ehrlich, fandest du es wirklich so scheiße? Ich meine, vom Work war's vielleicht okay, aber es interessiert mich nicht. Es interessiert mich nicht. Die Geschichte ist gegessen, hatten wir letztes Jahr schon, will ich nicht nochmal. Ja gut, da gebe ich dir, also die haben natürlich das Problem, das nochmal irgendwie aufzubauen, da gebe ich dir schon recht, aber ich fand, das war besser als alles, was wir letztes Jahr gesehen haben zwischen den beiden, promotechnisch. Das fand ich stark, muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand es super. Kann ich gut mitleben, aber ich muss nochmal ganz kurz zurückhüppeln. Und zwar gab es ja wieder, oder anders gesagt, es sind ja aktuell irgendwie Champion-Besiegungswochen oder sowas bei der WWE, denn Cesaro musste gegen Ryback verlieren. Wade Barrett jetzt bei SmackDown gegen Orton und Cesaro musste auch noch gegen bei den Main Event Tapings gegen noch, ich glaube auch gegen Ryback verlieren. Jetzt müsste ich fast mal nachgucken, damit ich es genau weiß. Aber wie findest du das, dass unser Antonio Cesaro, ja, unser Schweizer und Cesaro da mittlerweile nur noch als Jobber herhalten muss bei der WWE. So eine Frechheit. Naja, wenn man diese Logik nimmt, dann kann man ja sich jetzt überlegen, ja, vor einem Push oder vor einem Turn wirst du ja oft, kriegst du ja oft einen Beatdown so ein paar Mal hintereinander und vielleicht wollen sie einen Face-Turn, maybe, aber das reicht mir dann. Dann wird er mir wiederum noch nicht genug kaputt gehauen, weil gegen Miss kann er ja immer noch seine Siege einfahren und er hat ja auch, glaube ich, letzte Woche bei Raw, da hat er gewonnen, ne, sein Match. Frag mal den Miss. War das der Miss? Nein, frag mal den Miss. Frag mal den Miss, der hat auch alles verloren, bevor er türen durfte und dann hat danach auch wieder alles verloren. Also, na gut, weil das nicht zündet hat. Gezündet hat. Ja, nee, du hättest jetzt nicht auffüllen müssen mit diesem Wort. Hab ich schon Cesaro gesagt. Könnte auch ein guter Face sein, glaube ich. Ja, der kann alles, der ist großartig, da brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Der ist großartig, Antonio Cesaro. Aber ich finde es scheiße, dass er da, wieso muss er gegen Ryback, oder andersrum, warum muss Ryback gegen ihn antreten? Das verstehe ich nicht. Ich finde es schade, wenn man seine Champions immer so rechts und links wegbeat. Das stimmt, aber das zeigt ja auch, weil der hat ja auch einen gewissen Status schon, finde ich, Cesaro. In einer wirklich schnellen Zeit, das hatte ich damals vielleicht das letzte Mal bei Ken Kennedy, der hatte auch unfassbar schnell einen gewissen Status und da habe ich mir auch immer gedacht, oh, der ist immer wieder ein Kandidat für einen World-Title-Sieg. Aber für den Opener von so einer speziellen Raw-Ausgabe war das im Prinzip, von der Ansetzung war das ja ganz nett. So, das war wahrscheinlich der Gedanke der WWE. So, wir müssen zwei gute Namen gegeneinander stellen in Opener. Und das waren sie halt. Dass da einer verlieren muss, war ja wirklich klar. Aber Rick, ich habe eine Frage. Wo waren sie Shield? Ja, erstmal hast du ja was ganz anderes übersehen, Chris. Was entgangen? Noch nie. Du hast nämlich behauptet, am Dingsbums, bei einer anderen Sendung, dass die WWE ein Interpionier sei. Ein Interpionier. Genau. Ein Internetpionier sei. Und du hast recht. Was denn jetzt? Das kapierst du nicht, wa? Weil du nicht aufpasst. Du musst aufmerksam Raw verfolgen. Denn bei dem Match Antonio Cesaro gegen Ryback stand also bei einer Oldschool-Ausgabe plötzlich unten Trending Now Twitter. Also offensichtlich scheint da damals die WWE einen richtigen Riecher gehabt zu haben. Ach so. Hätten wir uns vielleicht vorher absprechen sollen, oder? Ah. Nico, hätten wir uns vorher mal hingesetzt, ein bisschen drüber geredet über die Sendung oder deine Schwester ein Plakat malen lassen. Ja, tut mir leid. Dass irgendjemand uns von Sky liked dann, ja? Und dass wir dann bei so einem WrestleMania-Gewinnspiel unter fremden Namen irgendwas gewinnen. Das hätte ich mir... Ich war gerade in Gedanken. Ich bin auch irgendwie gerade abgeschwiffen, Entschuldigung. Ja. Ja, mit sowas kann halt mal passieren, wa? Was reimt sich auf Scheiße? Oldschool Raw. Yeah, sehr gut. Ja, was ist mir sonst noch aufgefallen? Ja, also vorne links saß ein glatzköpfiger Fan, ist mir noch aufgefallen. Was, die Wichsau? Ja, und ja, ach so, und natürlich hier muss man natürlich... Wo waren The Shield? Was ist der Kuckuck? Was war's denn? The Shield? Mensch, ich dachte, die reifen ans Main Event ein. Wieso das denn? Naja, weil du so zwei Pimmel mit einer Muschi hättest klatschen können. Die haben doch danach eingegriffen. Hä, aber nicht on air. Na, ist doch egal. Das waren doch alle Komponenten, Orten, Big, nee, wer war denn noch im Feld? Orten, Big Show hast und Shane. Hast du die WWE-App oder hast du sie nicht? Ja. Na, jetzt, aber, Mensch. Ich hab ja schon die Beta-Version von der Non-PG-App. Und da Fan-Nation hast du auch abonniert. Habe ich wirklich nicht abonniert, ne? Siehste, hast du auch nicht abonniert. Dann ist doch logisch, wie kannst denn du überhaupt einen Podcast über Wrestling machen? Du verstellst dich doch die ganze Zeit, Mensch. Du musst dir die Apps da holen und alles nachgucken und dann erklärt sich das doch alles von ganz alleine. Mein Gott. Haben sie danach also die Storyline für WrestleMania gestartet? Ja, Chris, ja. Mit Big Show, Sheamus und Orton gegen Shield. Haben Big Show angegriffen. So, okay. Das wusste ich nicht. Hättest du mal gestern hast die Kalt auf Personality auch erzählt, News oder gehört? Ja, halt doch mal die Fresse, wenn ich rede! Hättest du mal gestern die Kalt auf Personality News gehört, dann, ja. Präsentiert von WrestlingCorner.de, Deutschlands größter Schlamm. So, jetzt musst du dich mal wieder ein bisschen einkriegen. Ich glaube, jetzt schießt du so ein bisschen übers Ziel hinaus gerade aktuell. Entschuldigst dich mal bitte für diesen Kommentar. Entschuldigung, Wrestling. Fandango sollte präsentiert werden. Ja, was ist denn da los? Das ist ja wirklich eine Hängepartie, oder? Man kann ihm aber auch nur wünschen, dass er nicht antreten muss mit diesem Gimmick. Also, ja. ist jetzt schon, kotzt mich jetzt schon an, dieses Gimmick. Ja, es kotzt mich auch jetzt schon an. Ich finde Johnny Curtis cool. Ja, ihn schon, aber das Gimmick halt nicht. Das ist halt, geh kacken. Ich habe mir notiert hier, pass auf, Folgendes. Ach nee, Quatsch, es war ja auf Mark Henry gegen Zack Ryder bezogen. Bei dem Match habe ich mir notiert, geh kacken. Bei Fandango habe ich mir überhaupt nichts notiert. Offensichtlich ist da nicht viel hängen geblieben. Außer, fandest du die Tänzerin? Die war geil. Die war geil, ne? Also ja, das war definitiv ein Hingucker. Obwohl, wenn ich es mir recht überlege, ja, dann sollten sie das vielleicht einfach noch eine Weile machen. Ja, siehst du? Ja, Gott sei Dank hast du mich dran erinnert. Ja, ein Glück. Aber du hast ja jetzt auch die Reaktion da an einer Crowd. Von den Krauts hast du ja auch schon die Reaktion gehört. Das ging das Gebuhr ja jetzt schon los und Ich muss mal ganz kurz abschweifen, Chris. Mhm. Weil es mir gerade aufgefallen ist, positiv. Du bist ja jetzt auch schon seit einem halben Jahr in diesem Hochschulkurs für Englisch. Und wie kommst du da so voran? Ganz gut. Okay. Ich schreibe aber oft ab auch. Okay, das ist vielleicht sprichst du die Wörter auch selber mal aus, laut oder so? Dass du es mal aufnimmst und dir selber dann mal anhörst oder so? Wieso? Weil, nee. weil ich Nazis mit Masse verwechselt habe? Nee, es ist okay. Es ist, glaube ich, auch sonst niemandem aufgefallen. Ich bin da halt einfach Perfektionist in der Hinsicht. Nee, aber du hast doch jetzt schon wieder an der Crowd gemerkt, dass da wieder schon die ersten Buhrufe kommen und. Naja, ist ja ein Heel. Naja, aber von den Markis? Was? Also waren doch ja ganz, ganz klar Typen, die da gebuht haben. Ja, das ist doch aber ein Heel. Fandango ist doch ein Heel. Warum? Naja, sicher, aber wir beide müssten den doch eigentlich abfeiern, wie wir es bei CM Punk machen und bei... Ich soll einen Tänzer... Bist du irgendwie von allen guten Geistern verlassen? Ich soll einen schwulen Tänzer bejubeln. Du, also schwul, das wissen wir noch nicht. Naja, wissen wir nicht. Dass du jetzt gleich wieder hier so Randgruppen anfahren musst, das finde ich asozial von dir, Wichser. Warte, es kommt ein Moped bei mir vom Haus vorbei. Das waren die ergiebigsten 5 Sekunden. Der Drucker kalibriert sich schon wieder. Was? Ich dachte, der Drucker kalibriert sich schon wieder. Nein, diesmal. Oh, aber weißt, mein Nachbar, der kommt aus Rumänien, vielleicht hat er da irgendwie noch so ein altes Ding stehen. Wer weiß das schon. Nein, aber ich verstehe jetzt den Ansatz nicht. Also du denkst, dass prinzipiell alle Heels von den Smart Marks bejubelt werden sollten, oder wie? Nee, genau das habe ich nämlich nicht gesagt. Nee, dann sag's da, halt. Das sind doch die Letzten, die da so einen Heel ausbuhen. Chris, nochmal. Da rennt ein offensichtlich etwas... Metrosexueller Tänzer. Catch-Tänzer. In die Halle. Und da gehst du davon aus, dass irgendjemand den bejubelt? Nee. Nein, ja. Aber ich weiß nicht. Also ich hätte ihn, wenn ich da gewesen wäre, nicht ausgebuht, weil ich einfach Johnny Curtis-Fan bin. Weil ich gelangweilt bin. Das ist das Problem. Egal. Hat mit Johnny Curtis gar nichts zu tun. Der kann ja nichts dafür. Aber ich bin von der ganzen Geschichte gelangweilt. So, muss man mein Mikrofon hier an meinen Schnabel richtig ranziehen. Irgendwie ist es zu leise, habe ich das Gefühl. Wie ist denn bei euch das Wetter? Keine Ahnung, ich hab keins. Aber, Chris, was ich hab, ist Ärger. Chris, ich hab Ärger. Mit Sky. Spätestens jetzt sollte ich dich ins Boot geholt haben. Hast du tatsächlich, aber wir haben alle Probleme mit Sky. Sky hat mich gestern angerufen. Nein. Hab ich dir die Geschichte erzählt, dass ich die Nummer klar gemacht habe von der Sky-Tante? Ja, ne? Ja, ich meine, das würde ich halt nie machen. Das zeigt dir einfach, wie verzweifelt du bist. Zum einen ja, und gestern hat mich schon wieder eine Sky-Tante angerufen. Und ich mache ja ab 1.4. bin ich ja auf so einer Seite, da mache ich ja mein Abo, da kriege ich ja alles für 35 Euro, ne? Das kann ich ja nicht bestätigen, weil ich habe es ja nicht für dich gemacht. Ja, aber du hast ja das aktuell. Nein, habe ich nicht. Okay. Da lasse ich mir auch nicht reinreden. Da komme ich später nachher noch. Und das habe ich der Dame vor 2 Wochen gesagt, dass ich da wo dran bin an der heißen Sache. Oh. Ja, und dann hat sich wieder erwartend gestern eine Dame gemeldet und die auf einmal konnte mir denselben Preis machen. Hm. Cool. Ist ja komisch. Der Mist besiegt Dolph Ziggler. Ric Flair ist Du wolltest dabei. Jetzt bei was mit Sky. Scheiß doch mal auf dieses Oldschool Raw. Nee, warte mal, das muss ich ja wirklich nochmal kurz mit ein Essen. Ich muss nochmal die Geschichte mit dem Mist und Ric Flair. Das funktioniert irgendwie nicht. Ja. Das ist, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber wie findest du das? Ja, also das ist ja auch noch mega kurios, wenn du da Miss, Flair und Ziggler in einen Spot machst und du ganz klar merkst, ja, irgendwer ist da von wem Falschen der Manager. Also, ey, ich will Flair als Ziglers Manager, mehr will ich nicht. Das, besser geht's nicht. Das wollte ja auch Dolph Ziggler immer. Also der hat ja mal, der ist ja größter Ric Flair Fan, hat er mal erzählt. Weltgrößter Ric Flair Fan ist er. Und eigentlich sollte der, glaube ich, auch von Ric Flair gemanagt werden. Da gab's doch letzten Sommer mal die Geschichte. Genau, ja. Ja, das wäre natürlich großartig gewesen. Aber ich habe halt tierisch schon wieder abgekotzt, weil The Miz Dolph Ziggler besiegen kann. Ach, das ist so eine Neverending Story. Also das ist das mit Dolph Ziggler, das. Ich weiß gar nicht, also man, das lohnt sich ja sowieso nicht, sich darüber aufzuregen, aber es stört mich so. Es stört mich so. Ja. Dich nicht. Meinst du, das wird nichts mehr mit ihm? Ich weiß nicht, mich stört. Kannst du darüber hinwegsehen, dass der jetzt gerade rechts und links besiegt wird? Nee, mich kotzt das natürlich genauso an, aber ich reg mich da jetzt nicht so künstlich auf wie du. Ich mach das ja catchen. Gar nicht künstlich, es ärgert mich wirklich tierisch. Ja, ist ja halt nur catchen, ne? Gibt Schlimmeres. Naja. Eben, da habe ich einfach eine andere Sichtweise als du. Weil ich denk mir, was ist denn nächstes Jahr im Juni, Juli los? Wenn wir bei WrestleMania sind. Ach Quatsch, bei SummerSlam? Davor schon. Da fehlen dann ja die ganz großen Namen. Und dann hätte ich nichts dagegen, wenn ein Dolph Ziggler so präsentiert werden würde, wie ich mir das vorstelle. Aber dazu musst du den ja auch erstmal, also im Vorhinein schon in eine gewisse, auf, oder ja, irgendwo auf eine gewisse Position hieven. Mensch, der ist doch jetzt seit einem Jahr, schwelt der doch zum Main Event. Er ist immer ganz schon länger. Kurz dafür, ja, oder mir egal. So, aber es schwelt doch immer. Mensch, aber an der Ausbruch, die Stichflamme, die kommt nicht. Das liegt aber nicht an ihm. Nee, die lassen es nicht zu. Also nee, klar, die Gefahr besteht, wenn sie es mal zulassen, dass dann alle sagen, ah, das ging irgendwie nach hinten los, ich sag nur The Miz, aber. Ja gut, du musst ja mal was probieren. Ja, das ist ja das, was ich meine. Aber wenn der jetzt irgendwann um WrestleMania herum eincasht und dann unser World Heavyweight Champion ist, der Titel ist für mich jetzt schon wirklich relativ sinnlos, will ich fast schon sagen. Also der Rio als World Heavyweight Champion, aus meiner Sicht hat er dem Titel nur geschadet. Das funktioniert bei mir gar nicht. Und danach gewinnt Dolph Ziggler, der gerade alles verliert, den Titel. Jetzt ist möglich, dass das so kommt. Ja. Das finde ich eine Katastrophe. Naja, klar ist, dass Jack Swagger nicht den Titel holt bei Mania. Von daher wird es so sein, dass Wieso? Das. Wieso ist es klar? Kannst ja nicht mit jemand mit so einer radikalen Ausrichtung kannst du ja jetzt da nicht gewinnen lassen. Davon gehe ich aus. Nee, im Leben nicht. Doch. Das würde das ja war dann auch der Plan auf jeden Fall mal, also hieß es. Das sei der Plan gewesen, bis zu dem mit. Hast du das selbst gehört? Ja, klar, habe ich selber gehört, sonst würde ich es ja nicht erzählen. Bist du bescheuert oder was? Ja. Genau so ist es. Das war der Plan. Jack Swagger soll diesen Titel gewinnen bei WrestleMania. Und dann hätte man die Geschichte bis zum SummerSlam strecken können. Aber was machst du dann mit Dolph Ziggler? Ja. Eincashen und verlieren. Das kannst du nicht machen. Dann ist er, also dann kann er hier NXT mitmachen danach. Also das finde ich, kannst du nicht bringen. Das kannst du mit einem John Cena machen und dann ja auch noch mit einem kontroversen Ende, aber mit Dolph Ziggler, also wenn sie ihn jetzt wirklich nach so langer Zeit den Cash-In versauen lassen, das wäre eine Katastrophe. Also das glaube ich schon, das wäre eine Katastrophe für seine Karriere. Das wäre halt so ein Fingerzeig. Ich meine jetzt nicht, dass du dann den nicht wieder aufbauen kannst, aber das würden die doch im Leben, also so eine Chance würden sie sich doch niemals entgehen lassen. Wenn sie wirklich was mit ihm vorhätten. Was machen sie denn mit Ziggler bei WrestleMania? Ja, bis jetzt noch gar nichts. Naja, das ist mir klar, dankeschön. Ja, was denkst du, was machen sie denn? Ach so, ob er eincasht oder nicht? Nee, überhaupt. Naja, wenn er kein Match auf der Karte hat, dann casht er ein. Also, jetzt muss ich mal überlegen, ob irgendwas am Horizont auf ein Match für Dolph Ziggler hinweist. Aber ich, nee, nix, oder? Mit dem hat man wirklich überhaupt nichts mehr gemacht, seit Monaten nicht mehr. Nee, das ging ja schon, das ging ja sukzessive, ging das ja bergab, seitdem er da bei TLC John Cena besiegt hat. So muss man sagen. Das ist ja das Paradoxeste aller Zeiten, dass du besiegst den Top-Guy in einer verfickten Company und was machst du? Du nimmst den Hype nicht mit, nein, du lässt ihn ab da an nur noch mit einer Midcard verlieren. Also ich glaube, die haben da was umgeworfen. So kommt mir das vor, dass die da irgendwie einen Plan umgeändert haben. Also das macht halt wirklich keinen Sinn. Also für mich, also ich habe eine Idee, was sie mit ihm machen könnten oder werden, aber... Muss ich dich dafür bezahlen oder sagst du es einfach so? Sag das Zauberwort. Ja, los. Biggie Langston versus Ziggler. Nee, das habe ich ja auch mal gedacht, aber das würde ja zu knapp werden, glaube ich. Das ist zu knapp. Also das kann ich mir jetzt eher vorstellen, vielleicht Richtung SummerSlam oder so. Sollte er nicht Champion sein oder irgendwas, aber ich glaube, das ist... Ja, selbst dann? Ja, das glaube ich nicht. Kannst du es machen? Das glaube ich nicht. Also ich gehe davon aus, sollte der jetzt wirklich mal eincashen. Ja, dann gibt's erstmal so Three-Way bei wie heißt der Pepper wieder nach? Extreme Rules? Yes. Und dann kannst du noch mal so ein kleines Programm mit Ziggler und Alberto Del Rio machen über Juni, Juli hinweg und dann zum SummerSlam müsste dann ein starker, dann könntest du zum Beispiel gegen den Orton als Face dann ein Match aufbauen. Weil Randy Orton ist für mich auch einer, der definitiv für die, also ich glaube nicht, dass der noch mal 2-3 Jahre ohne Weltschwergewichtstitel bleibt, Günther. Orton oder was? Carsten Orton? Orton meinst du oder was? Ja, oder? Warum? Was sollen? Naja, der verliert ja auch. Ich glaube es gefühlt auch nicht, aber ich glaube nicht, dass er sich da was eingetragen hat. Na, ich meine, der verliert ja auch immer weiter an Prestige so. Credibility. Also ja, das merkst du doch so, wenn der in die Halle reinkommt. Klar, die Kids feiern den schon noch ab, aber jetzt für uns ist der mittlerweile kein so Main-Eventer mehr, finde ich. Vielleicht Tag-Team-Partner für Fandango. Ja, das wäre schön. Randy wär Orton cool, tanzend, ja, super. Da wartet die Welt drauf. ja, gut, dann gab's, was ich auch noch lustig fand, diese Touts von diesen Schwerstbekloppten. Ja, ich habe die ganze Zeit auf Matze Schwarz gewartet, aber der war gar nicht mit dabei. War gar nicht da, ne? Nee, war gar nicht da. Hat wahrscheinlich Handschuhe nicht gefunden auf die Schnelle. Ja, und dann gab's diese komische The Rock-Promo, wie du sagst. Ne, was heißt komisch? Also, die war gut geworkt, ja, aber jetzt auch nicht überragend, so wie du sie fandest, aber es ging mir am Hoden vorbei. Na, du bist wahrscheinlich von vornherein ähnlich wie ich dem Match abgeneigt. Oder? Dir geht's doch da genauso. Rock gegen... Ja, das ist richtig, China, ja. So. Das geht mir ganz genauso, aber ich habe mich jetzt dann irgendwie damit abgefunden und denk mir, ja, jetzt gucke ich mir das mal an und versuche das so neutral wie möglich zu beobachten. Nee, das kann ich nicht mehr. Naja, aber du kannst doch eine gute von einer schlechten Promo unterscheiden, auch wenn Absolut. Dir die Charaktere nicht so zusagen. Und du ja, bist doch der Rock-Fan. Du bist doch der Rock-Fan. Ich bin so Rock-Fan, natürlich, ja. Sag doch mal, der Fels, da bist doch du dahinter. Der steht um 4:56 Uhr, da pennt der nicht mehr. Da geht er erstmal Ausdauertraining machen in Panama. Playing and Baying. Ja. Ich finde den ja auch gut, aber es geht mir am Arsch vorbei. Diese ganze Storyline, diese ganze Fehde. Will ich nicht mehr sehen. Also du bist... Pass auf. Du fandst mit Sicherheit letztes Jahr auch die Promo cool als Rock am irgendwelchen Fluss. Welcher war denn das? Fand ich super. So, wenn die das jetzt gehen wir mal davon aus, das wäre letztes Jahr nicht so gewesen und das würden sie dieses Jahr machen, dann würdest du immer noch sagen, naja, es interessiert mir das nicht. Die Promo würde ich mit Sicherheit immer noch gut finden. Okay, darauf aber wollte ich ja hinaus. Also du kannst das schon... Das ganze Scheiß, ja. Okay, naja, das ist dann halt einfach dein Geschmack, dass du... Ich muss aber auch sagen... Ja, sag auch mal. Lesnar Age zündet bei mir gerade noch nicht so richtig. Nee, und nicht nur bei dir nicht. Hast du gemerkt, wie ruhig es da in der Halle war? Ja, das zum einen. Und wie ist denn das bei dir? Also ich muss ganz ehrlich sagen, bisher freue ich mich auf noch kein Match. Naja, ich freue mich prinzipiell immer auf Brock Lesnar. Das ist wirklich so. Und auch auf das Match gegen Triple H. Also jetzt, welche stehen denn fest? Swagger gegen Del Rio? Ist ja für mich das erste Mal. Ich habe das SummerSlam nicht gesehen. Ja, stimmt. Haben mich ja nicht reingelassen beim Summer Reds, aber naja. Weil ja du eben nicht hier dich filmen lassen wolltest. Und weil ich das falsche Gear anhatte. Das weiß man nicht. Ich glaube, da ist man flexibel. Ich bin mir nicht sicher. Aber was steht fest? Taker gegen Punk? Taker gegen Punk steht fest? Wir können das ja mal ranken für uns. Also alle vier Matches. Taker gegen Punk, es sind vier Matches bis jetzt, die feststehen. Wo steht das bei dir? So erwartungshaltungstechnisch auf Platz 1, 2, 3, 4 oder 4? Von denen, die jetzt feststehen? Jo. Wollen wir nicht noch Shield gegen Steht noch nicht fest. Steht noch nicht aber fest. Aber das wird kommen. Nein, steht noch nicht fest. Okay, dann nehmen wir das noch mit dazu. Dann sind 5. An Platz 5. Taker gegen Punk ist auf Platz 5? Ja. Wow. Okay, bei mir ist es auf Platz 2. Dann haben Kommt ja auch noch Cena Rock. Nee, das geht mir total. Ja, jetzt hast du es schon gesagt. Dann Cena gegen The Rock. Ja, auf jeden Fall. Was? Das interessiert mich auch gar nicht. Das ist bei dir die 5. Mhm. Weil das wird auch kein gutes Match. Das ist also bei mir die 3. Dann nehmen wir das Shield gegen die anderen drei Bekloppten. Nee, dann kommt bei mir der Rio gegen Swiggler. Du hast das nicht verstanden. Du sollst einfach sagen, auf welchen Platz das kommt. 3. Shield gegen die anderen drei Bekloppten. Ach, Shield gegen die anderen drei. 1. Das interessiert dich am meisten. Ich hab tierisch Bock auf Shield, ja. Ja, ich hab auch Bock auf Shield, aber das interessiert mich nicht. Ich erwarte mir auch nicht, dass das so ein Ding wird wie Teddy gegen Long. Nee, aber ihr habt das doch jetzt 100 Mal gesehen, wie die Shield auf Sheamus und Freunde treffen. Das interessiert mich persönlich am zweitwenigsten. Das ist für mich die 4. Da freue ich mich am meisten drauf. Okay, Del Rio gegen, wer ist die andere Nase da? Jack Swagger? Swagger. Für mich ist das, was ich mich am wenigsten freue. Das interessiert mich wirklich... wirklich so sehr, wie wenn zum Beispiel jetzt, und da habe ich mich jetzt gerade hingesetzt, weil da muss ich mal hier was, ja Moment kurz, mir was aufgeschrieben dazu, da nehme ich heute einen Geistesblitz. Das interessiert mich so sehr, wie wenn in China ein Sack Reis umfällt. So, ja, super. Muss ich mir, warte, welche Minute war das? 30? Notiere ich mir dann auch nochmal. Befehlken 12, weißt du? Ja. Wie fandst du die neue Ausgabe? Habe ich nicht gehört. Das ist bei mir auf 2, weil ich glaube, das wird ein geiles Match. Die liefern beide ab, sind beides Höllenwrestler. Ja, aber es ist halt, es wird wahrscheinlich kein spektakuläres Match, ja. Und ich glaube, für ein richtig geiles Match, also so ein Angle-Match, sag ich mal, Kurt Angle-Match, ja, die ja meistens dann ja auch durch gutes Wrestling herausgestochen haben, wird den beiden die Zeit dafür fehlen. Habe ich jetzt frei gesagt, ne? Du hast gesagt, das interessiert dich auf 3. Ich habe nicht aufgepasst. Jetzt bleibt ja nicht mehr viel übrig. Ist ja nur noch Triple H gegen den anderen Vogel. Genau, das wäre bei mir an zweit. Das ist für mich das Match. Also aktuell freue ich mich auf das Match am meisten. Mhm. Haben wir das auch mal geklärt, Chris? Da bin ich aber froh. Du auch, wa? Ja, ich habe ja übrigens einen coolen Gag aufgeschrieben. Oh, den Wissen gleich rauslassen? Nee, sage ich nächste Woche. Cool, okay. So, sonst, was war denn sonst noch bei Raw? Ich überlege gerade, ich gucke auch hier gerade die Triple H Promo, das, wie gesagt, ist mir auch noch negativ aufgefallen, dass da war ja überhaupt nichts los. Die ganze Crowd war völlig eingepennt zu dem Zeitpunkt und das habe ich darauf zurückgeführt, dass das dass The Rock und John Cena das Haus weggeblowt haben. Fandst du nicht das ein bisschen wenig bei Triple H? Ja, fand ich ein bisschen wenig, ja. Das da, ich bin also, auch überhaupt nicht heiß. Triple H, verdammte Scheiße. Das sind ja alles wieder Aufgüsse, ne? Hatten wir schon. Ja gut, aber bei Brock Lesnar ist es im Endeffekt ja immer ein Aufguss, weil es läuft ja jedes Mal exakt so. Also du tauschst ja nur die Charaktere aus, aber der Aufbau an sich, es ist im Endeffekt das dritte Mal, dass ein Brock Lesnar Match so aufgebaut wird. Mit also ich hätte ja, stumpfsinniger Gewalt. Stumpfsinnige Gewalt bin ich ein großer Fan. Deswegen, ja. Ja. Gut, klar, Hunter steht da und sagt, nachdem er verloren hatte, hat er weiter trainiert, aber er hat keinen Grund gehabt mehr, in den Ring zu steigen. Und ja, als Vince dann da lag mit seiner Appenhüfte und Stephanie hat geweint, die Kinder haben geweint, da hat Hunter gelacht, denn er wusste, er hat wieder einen Grund, in den Ring zu steigen. Hat sich davor ordentlich in die Hose gemöckert und hat sich dann auf den Weg gemacht. Übrigens hat er sich eingekotet, ne, vor 2 Wochen. Ja, hat sich reingekackert. Hat er aber in seiner Promo übrigens dann auch noch mit aufgegriffen. Dass er eingekotet hat? Ja, I have shit in my pants, hat er, glaube ich, gesagt. Nee, so. Aber er hat irgendwas zu dieser Geschichte gesagt. Definitiv. Ja. Definitiv. Und jetzt bin ich auch bei diesem Fandango-Ding und da habe ich mir wirklich doch Notizen gemacht. Und zwar lese ich mal vor, Damn Hot Chick. Justin Roberts bekommt's nicht hin. Damien Sandow Gimmick. Kannst du dich erinnern? Damien Sandow wollte nämlich am Anfang auch nie antreten, weil, was war das damals? Man hat ihn nicht würdig respektiert. Naja, das genau. Unter seinem Niveau. Genau, das fand ich auch, ich finde das bescheuert irgendwie. Also das gefällt mir nicht. Aber ich kann damit auch nichts anfangen mit diesem, ich habe auch schon die Befürchtung, hast du die Smackdown-Promo gesehen von Fandango? Ja, sicher, mit Stryker. Ja, wo er gesagt hat, dass er sich versucht, Tanz und Wrestling zu kombinieren? Ja, Das ist ja prinzipiell ist das so, was denn, macht doch Capoeira genauso. Ja, und hast du die Idioten schon mal gesehen? Natürlich, lache ich mich tot, wenn da einer so auf mich zukommen würde. Stell dir mal vor, da hüpft der da so rum. Ich bin ja mal gespannt, wie er das da macht, ob er dann wirklich so, das weiß ich nicht. Wäre eigentlich perfekt gewesen fürs nächste Match, der bei Brutus Clay und Tenzin mittanzen können. Ja, als Wallet. Das wäre wirklich gut. Ja, genau, das wäre noch besser. Das wäre eine schöne Storyline. Ja. Das wäre die perfekte Storyline für ihn. Er kommt dahin und möchte hier von Naomi oder der anderen den Platz streitig machen. Cameron, die mal ficken, oder? Bei Cameron muss ich dir leider erzählen, hatte ich schon mal das Vergnügen. Und? Ist gut. Nein, aber das wäre doch die Story schlechthin. Er will sich da reinschmuggeln und Tenzin wird dann so ein bisschen gay auf den und so und dann streiten. Nein, er möchte nicht, dass sein Spot weggenommen wird. Und dann gibt's so eine kleine Rivalität zwischen Tenzin. Ich hätte halt darauf hinauslaufen lassen, dass es zum Schluss einen riesengroßen Rudelbums gibt. Deswegen, also Live Sex Celebration. Ja, du musst da, also dann, ach, Mensch, ey. Ist doch wirklich wahr. Also wenn wir hier mal keinen Bock mehr haben auf Cult of Personality, Cult of Personality, dann machen wir definitiv irgendwas mit Non-PG. So. Auf jeden Fall, aber wusstest du das, dass die neuen Namen haben, die Monsters of Funk? Ja, ich hab's mir nur nicht notiert, aber ich wusste es, weil es erwähnt wurde. The Dancing Bears. Ja, irgendwie sowas ist fürchterlich. Oder die Tanzbären, das ist super. Und dann kam übrigens The Shield. The Shield war nämlich dabei. Yeah! Als Videoclip aber nur. Ja, es reicht auch, muss reichen. Chris, du musst da einfach ein bisschen. Was mich noch gewundert hat, dass hier Swagger und Coulter keine längere Promo halten durften. Warum durften sie das nicht? Oder haben sie halt nicht. Warum haben sie es nicht? Gab's halt nicht. Das würde mich auch mal interessieren. Also es hat mich sehr gewundert, weil darauf haben sie ja eigentlich in den letzten Wochen sehr verstärkt den Fokus gelegt. Und man hat davon... Ja, die haben noch ein Video da von YouTube. Video haben sie gezeigt. Du hast absolut recht. Video haben sie gezeigt. Da war ich aber gerade, da war ich noch mit der Tänzerin beschäftigt. Im Standbild. Ach, mit Tenzin. Ja, genau. Mit der Tänzerin war ich noch beschäftigt. Das war schön. Nee, aber es hat mich ein bisschen gewundert, dass da gar nichts kam. Aber gut, kann man fast sagen, mit Leben, wa? Muss man mit Leben. Ist wohl so. Dir und mir nichts anderes übrig. Ein Tag Team, das meine Jugend geprägt hat, hatte auch ein Comeback bei dieser Oldschool Raw-Ausgabe. Ah. You didn't know? Chris? You better call somebody! Großartig. Ey, warum hat der nix on air? Kein on air Posten. Warum ist der kein Commentator? Road Dogg. Jesse James! Der ist großartig. Ich mag den. Der ist fantastisch. Ja! Super ist der. Billy Gunn sieht ein bisschen so aus, als ob er bald bei DDP's Yoga mitmachen wird, aber... Nein, ich weiß nicht. Ja, er sieht ein bisschen skinny aus, ne? Kann gut sein, dass er da bald mit Scott Hall so eine Kochshow kriegt. Ich finde das viel schlimmer hier, die Frisur und alles. Also, wie rennt denn der rum? Ja, warum hat er sich denn das da nicht nochmal gefärbt, da den Ansatz? Oder wenigstens abgeschnitten. Das ist fürchterlich gewesen. Muss man ganz ehrlich so sagen. Das geht so nicht, Chris. Nee. Da möchte ich auch, dass in Zukunft darauf Wert gelegt wird. Ja, aber grundsätzlich, die hatten es doch noch drauf, die beiden, oder? Absolut, ich war wirklich begeistert. They still got it. Ich war wirklich begeistert, da muss man einen Hut ziehen. Also, und es wird ja nächste Woche ein weiteres Match geben. Und zwar mit dem zurückgetretenen Tag-Team Road Scholars, das es ja nicht mehr gibt, außer dann, wenn es halt... meinst du, das ist so ein One-Night-Only-Ding? Nee, wirklich, Road Scholars gegen New Age Outlaws. Ja, weißt du, so One-Night-Only-mäßig. So, cool, Mensch. Ja, ich finde das ja völlig in Ordnung und ich freue mich ja, dass die diese Chance nochmal bekommen haben, weil ich glaube, die hatten ja auch mal so ein bisschen ihre Probleme mit der WWE, beide, und haben den Weg zurück über Hunter. Naja, die beiden hatten ja ihre Probleme mit der WWE, als sie da die Ex getauntet haben, da bei TNA. Ja, das habe ich bei TNA nicht verfolgen können, deswegen kann ich das überhaupt nicht jetzt hier besprechen, weil ich nicht weiß, wie... Die New Age Outlaws sind bei TNA mal als die Ex aufgetreten. Ah, okay, alles klar. Naja gut, aber ich meine, das ist ja auch immer so eine Nummer, das kann ich überhaupt nicht nach... Also dieser Schwachsinn, sich aber da mit Namensrechten und so... Chris, das ist doch totaler Bullshit, oder? Hä? Ich verstehe diesen Bullshit mit diesen Namensrechten einfach nicht. Ich meine, das fängt... Nee, nein, darum ging's nicht. Die hießen auch nicht die Ex. Aber die hatten der eine hatte halt so eine Nase aufgesetzt, wie Triple H. Sie hat so eine kleine Hakennase und... Dann haben sie halt on air, haben sie dann halt so ein paar Shoots rausgelassen. Die waren teilweise wirklich saftig. Das gibt's ja nicht. Shoots würde ich ja nie machen. Ja, nee, also. Deswegen. Nee, aber ich wollte das trotzdem auch nochmal unterstreichen, was ich jetzt gemeint habe. Dieses ganze, ich sag deinen Namen nicht on air, also WWE erwähnt TNA nicht, TNA erwähnt WWE, obwohl TNA erwähnt ja WWE. Absolut. Aber andersrum nicht. Und dann darf der eine da nicht so heißen, wie er bei der anderen Company heißt. Das finde ich, das geht mir sowas von auf den Sack. Also man kann doch wirklich aus Sicht der WWE macht das so wenig Sinn. Also die haben das überhaupt nicht nötig, weil die haben ja überhaupt gar keine Konkurrenz. Ich würde es ja verstehen, wenn TNA irgendwelche Eigengewächse, die sie ja noch nie hatten, also wenn die da irgendwie einen Finger drauf haben wollen und sagen, der hat sich unter dem Namen bei uns einen Namen gemacht. Mhm. Das möchten wir aber nicht, dass die WWE davon profitiert. Das verstehe ich ja noch. Aber dass die WWE Leute entlässt, mit denen sie eh nichts anfangen können und die dann nicht den Namen benutzen sollen, den sie in der WWE hatten. Das ist sowas von bescheuert. Das geht mir einfach auf den Sack. Das geht mir einfach auf den Sack. Also sowas, da freue ich mich dann immer, wenn ich UFC gucken kann, weil das ist legit, wie wir Fachexperten sagen, Chris. Ja. Apropos UFC, muss man an der Stelle nochmal sagen, steht kurz bevor. George St. Pierre gegen Nick Diaz. GSP, sagt der Fachmann. Ja, natürlich sagt er das. Aber auch nur, weil er George St. Pierre nicht aussprechen kann. Richtig, ja. George St. George. Ich hab mir da so eine Ähnlichkeit gemacht. George. Der St. Perry Georg, sag ich immer. Genau, ja. Oder Shorts, einfach von der Hose. Shorts St. Pierre. Aber worauf ich mich viel mehr freue, das nehme ich jetzt mal ein bisschen vorweg, das ist 159, denn da debütiert eine deutsche Mixed Martial Artistin. Kannst du mir mal erzählen, warum du dich darauf freust? Ich würde jetzt mal gern wissen. Ich bin erdverwachsen. Sturmfest und erdverwachsen. Was soll denn das sein? Ich freue mich, wenn ein deutsches Produkt in der UFC vielleicht was reißen kann. Warum denn? Was hat denn das? Ist doch scheißegal. Du bist wirklich ein selten dämliches Stück Scheiße. Wie interessiert es denn, ob die Deutsche ist? Hör dir deinen scheiß DOH-Fotzen da an. Nee, aber jetzt mal, was ist denn das für ein Unterschied, ob das eine Deutsche ist, die einen geilen Kampf hat, oder eine Ägypterin? Ich gönne einer Deutschen den Erfolg. Ich nicht. So. Die Nazischweine. Pff, hast du einen Salat? Bist du dann auch immer so einer von den ganz Auserkorenen, die bei einer Fußball-WM auch immer gegen Deutschland sind? Also pass mal auf. Ich hab mal Urlaub gemacht in Spanien für eine Woche und aus dem Grund behaupte ich jetzt hier mal, ich bin eigentlich Spanier. Ich bin im Herzen absoluter Spanier. Ich war zwar nicht direkt in Spanien, also es war halt Italien. Nee, ich war am Gardasee. Aber grundsätzlich bin ich Spanier. Und ja. Ihr seid scheiß Deutsche einfach. Alle. Ja. So, nachdem wir uns hier kreativ also mal wieder betätigt haben, würde ich fast vorschlagen, wir steigern dieses... Was wolltest du denn über GSP sagen, George St. Pierre? Ich freue mich nur auf den Kampf so ein bisschen. Gehe aber davon aus, dass das ein kein denkwürdiger Fight wird. Naja, aber das ist doch wieder so eine Geschichte, die eigentlich nicht sein dürfen sollen. Das ist keine Geschichte. Das ist völlig falsch. Das muss man an der Stelle auch mal ganz ehrlich sagen. Kommt da jetzt noch irgendeine Begründung für deine Vermutung? Nicht. Sind wir schon wieder so weit, Chris? Na, wegen der Sperre. Wegen der Sperre. Es ist ein Wichser. Also wirklich. Wenn ihr mal wirklich einen professionell moderierten Podcast hören wollt, www.roadtowrestling.com. Das ist Entertainment pur. Das macht Spaß, das macht Laune. Das sind Wortakrobaten dort. Wirklich, Wortakrobaten. Ricky, bist wieder da? Du bist wieder da? Ricky, Mensch. Nur weil ich so viel Größe habe, bin ich zurückgekommen. Nee, aber jetzt mal ganz im Ernst. Nee, hör mal, jetzt mal ehrlich. Das geht einen so auf den Sack, wenn du einfach aufhörst, dann zu sprechen. Wenn weil du mich hier, ich wollte was erwähnen. Kind. Mit GSP, wegen seiner Drogengeschichte. Dann bilde mal einen kompletten Dias? Satz. Wenn du dann gleich sagst, nee, das ist keine Geschichte. Fahre fort. Was ist denn da jetzt los? Wer hat denn da, der Dias hat Drogen genommen? Gehabt. Der hat mal einen gekifft. Na, sag doch jetzt mal. Der hat einen gekifft. War es wirklich nur einen gekifft? Ja, klar. Ich sag mal. Ja, mein Gott, ey. Also nicht so wie bei dem Holländer im Schwarzen. Nein. Ach so. Der hat auch keine Drogen genommen. Der hat eine Testosterontherapie gehabt. Nee, das ist ja keine Drogen. Das darfst du ja machen. Aber du musst es halt erstens mal angeben und deine Testosteronwerte vorher der Commissioner vorlegen, ob du Bedarf an einer Testosterontherapie hast. Wie ist denn der nochmal? Alistair Overeem, mein Freund. Ja, stimmt. So hieß er. Das Reese Witherspoon sagen. So. Und was ist jetzt, bitteschön, was darf nicht sein? Naja, das ist doch der erste Kampf nach seiner Sperre, oder nicht? Richtig. Und dann gleich so ein Main-Event? Weil GSP ihn wollte. Er, der Champion, der alles gemacht hat, was Dana White ihm gesagt hat, hat gesagt, ich möchte diesen Kampf gegen Nick Diaz. Den möchte ich. Ist mir scheißegal, was alle anderen sagen. Ich möchte diesen Kampf. Warum möchte der den? Dana hat gesagt, du kriegst diesen Kampf. Aber ernsthafte Frage, was ist denn da vorher passiert? Dass er jetzt Nick so Diaz hat ihn immer wieder provoziert mit, ich sag mal, Promos so. Ja, hat gemeint, er würde sich vor ihm verstecken und er könnte nichts, hätte Angst gegen Nick Diaz zu fighten und so. Also, die haben sich so ein bisschen so ein kleines Wortduell geliefert. Der Nick Diaz wird dann auch manchmal so ein bisschen, sag ich mal, geht unter die Gürtellinie und das hat George St. Pierre provoziert, obwohl es so eigentlich der Nice Guy ist bei der UFC und ja, und daraufhin sollte es eigentlich diesen großen Kampf geben, dann hat sich aber GSP verletzt, dann gab es einen Kampf um den verkannten warte mal, das ist irgendeine andere Gewichtsklasse, auf jeden Fall gab es die drunter jedenfalls da. Light Heavy, nee, Quatsch. Light Heavy, das ist nochmal unter Mittelgewicht irgendwas. Auf jeden Fall gab es dann in Fight um den verkannten Titel, das hat dann Nick Diaz verloren gegen Carlos Condit und daraufhin muss er dann abtreten, weil er weil man Hasch zum wiederholten Mal in seinem Pipi da irgendwie gefunden hat. Oder weiß der Kuckuck, wie sie es rausgefunden haben. Auf jeden Fall hat er gekifft und wurde dann gesperrt für 9 Monate, glaube ich. Okay. Ja. Aber so gibt's, muss er keinen Grund geben für einen Kampf. Ist doch gut, dass es so ist, Mensch. MVP. Ne, wieso keinen Grund geben? Mich hat nur interessiert, warum der das unbedingt wollte. Steht alles im Internet. MVP. Ja, selten verficktes Schwein, der Typ. Des Monats. Ihr dürftet wieder abstimmen. John Cena. Nee, du Nasenbär. Wir sind beim MVP des Monats, da hast du ja nichts mehr mitzureden. Den haben wir ja aufgestellt. Zur Auswahl für Januar standen, Chris, weißt du es noch? Mhm, weiß ich noch. Chris Jericho. Paul Bearer. The Rock. Paul Bearer, du bist ja auch so ein Jack Swagger. Hatte gar kein Match im Januar, ne? Paul Bearer, doch, aber das hat er verloren. War März dann fast, ne, dass er verloren hat. Ja, also Chris Jericho, CM Punk, The Rock und Jack Swagger standen zur Auswahl. Und zum zweiten Mal in Folge, nee, stimmt gar nicht. Im Dezember hat er ja gar nicht gewonnen. Im Dezember hat ja Ryback gewonnen. Zum ersten Mal. The Rock ist unser MVP des Monats. Januar, herzlichen Glückwunsch an The Rock. So, und wir kommen wieder zum MVP der Woche. Wir stellen... wir müssen erstmal von letzter Woche auflösen, Chris. Wollte ich gerade sagen. Ist ja echt, ja. Also, du rushst ja hier durch die Sendung. Also Ja, ich weiß. Brock Lesnar. Ich halte mich kurz. Brock Lesnar ist von euch gewählt worden zum MVP der Woche, der Vorwoche praktisch. Und jetzt aber wirklich zum MVP dieser Woche. Da kann ich einfach mal anfangen mit SmackDown, weil du musst wahrscheinlich noch eine Weile überlegen, was bei SmackDown eigentlich passiert ist. Deswegen, das kenne ich schon von dir. Deswegen sind hier meine Nominees. The Shield. Es war wirklich das Einzigste, was mich bei SmackDown gefesselt hat letzten Freitag. Du überlegst wirklich noch, oder? Oder suchst du gerade den Taping-Bericht raus? Was war denn bei SmackDown? Also ich habe wirklich lange überlegt. Für mich gab es wirklich nur The Shield und mit Abstrichen. Also im Vorhinein habe ich mich drauf gefreut, was die mit Fandango machen, aber war dann auch so ein bisschen enttäuscht. Aber das war wirklich eine scheiß SmackDown-Ausgabe. Caitlin. Caitlin ist immer ein sicherer Tipp. Finde ich schön. Hat die überhaupt mitgemacht? Ja. Okay, MVP Monday Night Raw, da habe ich mir 2 aufgeschrieben, weil ich war mir sicher, dass du den anderen nimmst. Wer soll jetzt zuerst, das ist jetzt schwierig für mich. Ich sage meine zuerst. Okay, nicht. Aber du nur einen. Ich sag nur einen, ja. Ja. Road Dogg. Ach so, nee, dann das, die kannst du zusammennehmen. Ist ja ein Tag Team. Ach so, Road Dogg. New Age Outlaws. Nee, will ich nicht. Nur Road Dogg. Okay, nur Road Dogg. Ich schwanke zwischen Cena und The Rock. Und da es ja eine Regel bei Cult of Personality gibt, John Cena darf nie nominiert werden, nehme ich The Rock. Das ist mein MVP der Woche. Mhm. Und ihr geht jetzt einfach auf cultofpersonality.de und da findet ihr oben rechts so ein Kästchen und da könnt ihr voten für die von uns hier gerade genannten Kollegen. Und nächste Woche gucken wir mal, wer das Ding für sich entscheidet. Chris. Was machen wir eigentlich, wenn nächste Woche Raw wieder oldschool ist? Ja, dann wird's lustig, würde ich mal fast schon sagen. Jetzt pass auf, jetzt habe ich hier noch zwei Punkte, die ich abarbeiten muss. Damit fangen wir jetzt an. Ich werde jetzt live in der Sendung, muss ich mal kurz hier vom Mikrofon weg. Entschuldigung, wenn es jetzt hier gleich ein bisschen irgendwelche Handygeräusche gibt, da kann ich jetzt auch nichts dafür. Ich werde nämlich jetzt hier live in der Sendung mein Sky-Abonnement kündigen. Und du kannst mal erzählen, warum. So. Also der Ricardo möchte sein Sky-Abonnement kündigen. Nachname. Weil es in diesem Land Deutschland gibt es Ungerechtigkeit. Und die ist kanalisiert in der Sky Wrestling Community Office. Und unser Bild, das war wirklich wunderschön, nur weil es keine Farbe hatte, keine LED-Lampen und keinen wackelnden Penis. Und auch nicht sonderlich hässlich war. Es war auch nicht sonderlich hässlich, nein. Das war auch noch ein Problem, das wir hatten. Stimmt. Und deswegen ist der Ricky ein bisschen erbost, erregt, ja, es ist halt einfach negativ aufgeladen. Leute, habt ihr euch wirklich mal diese Bilder angeguckt, die da zur Auswahl stehen? Da sind 3 bis 4 Bilder dabei, die brauchbar sind. Der Rest ist, also ich habe jetzt, glaube ich, noch 4 andere Bilder gesehen, die nicht in die Top 10 gekommen sind. Alles so gewundert auf dem Cyborg. Und die sind alle, aber wirklich alle, besser als die 4, 5, die da noch dabei sind. Es gibt ein paar gute, aber ich glaube 5 oder 6, wie viele haben wir rausgefunden, die hässlich sind? 5 oder 6? Irgendwie. 6. So, und jetzt ist halt hier Schluss. Schluss. Ich kündige jetzt. Nimmst du das auch als Grund an gleich? Weiß ich nicht. Ich mache das ja hier mit meiner App. Weiß ich nicht, ob man das machen kann. Ich habe doch hier extra dieses Abo-Alarm. Ach so, ich dachte, du rufst da an und mutest dich dann hier im Skype, wenn es um deine Daten geht. Nee, du kannst ja nicht telefonisch kündigen. Aber vielleicht kann man ja sich deswegen schon mal informieren oder vielleicht im Kundenservice bekannt geben. Ich werde jetzt kündigen und das ist der Grund. Schreibt euch das hinter die Löffel. Meinst du, das ist was, das ich durchsetzen könnte, wenn ich da jetzt live in der Sendung... Wenn wir da so eine Art Welle entstehen lassen, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass im nächsten Sommer der Film mit Jürgen Vogel verfilmt wird. Ich weiß ja nicht, ob ich da mal anrufen soll. Weiß ich echt nicht. Oh, dann jetzt habe ich einen ganz großen Fehler gemacht. ist ja unfassbar. Ja gut, ich suche mal eine Telefonnummer von Sky. Guck ich mal, was sich da so ergibt. So. Meinst du wirklich, dass ich bin mir ja da nicht so sicher. Alles andere würde mich enttäuschen. Als ich das letzte Mal da in der Sendung angerufen habe, kannst du dich vielleicht noch dran erinnern, nee. Als ich... Herzlich willkommen bei Sky. Ja, es ist schon klar, dass es Sky ist. Bitte drücken Sie jetzt die Taste 0. Oh, jetzt muss ich hier die Taste 0 drücken. Haben Sie Fragen zur Freundschaftswerbung, drücken Sie die 1. Haben Sie ein anderes Anliegen, drücken Sie die 2. Ja, ich habe ein anderes Anliegen. Wenn Sie bereits Sky-Kunde sind oder kürzlich einen Vertrag mit Sky abgeschlossen haben, drücken Sie die 1. Dazu möchte ich. Wenn Sie noch kein Kunde sind und jetzt das Programm von Sky abonnieren möchten, drücken Sie die 2. Jetzt müsste ich ja eigentlich die 1 drücken. Übrigens. Damit wir Ihnen den bestmöglichen Service bieten können, geben Sie bitte jetzt Ihre Kunden- oder Smartcard-Nummer ein. Übrigens, ab 30.04. überträgt Sky auch E-Entertainment Weekly. So, ich bin ja mal gespannt. Für Informationen sowie attraktive Angebote zu unseren Paketen und innovativen Services wie HD oder Sky Plus. Drücken Sie die 1. Sollten die von Ihnen abonnierten Kanäle nicht freigeschaltet sein, drücken Sie die 2. Wenn Sie jetzt ein Sporttagesticket oder einen Film auf Sky Select bestellen möchten, drücken Sie die 3. Haben Sie Fragen zur Technik, drücken Sie Die vier beiden. Sollten die von Ihnen abonnierten Kanäle nicht freigeschaltet sein, drücken Sie die 1. Also haben Sie Fragen zur Technik, drücken Sie. Muss man dranbleiben, Ricky. Noch ein Hinweis. Oh. Zur Sicherung der Servicequalität werden Gespräche vereinzelt mitgehört oder aufgenommen. Das kann man wohl laut sagen. Sagst du den bitte auch, ne? Das weisen Sie bitte Ihren Kundenbetreuer gleich zu Gesprächsbeginn darauf hin. Ich mache einen rhetorischen Trick. Und zwar formuliere ich die Aussage wie eine Frage. Pass auf. Das ist unfassbar clever von mir. Schönen guten Tag, mein Name ist Mike Heuer. Spreche ich mit Herrn Ennis? Ja, ganz genau. Ganz kurz noch. Das Telefonat jetzt gerade wird mitgeschnitten. Möglicherweise kann, muss. Okay, wollte ich nur nochmal klarstellen. Ich habe ein Problem. Ich habe bei einem Gewinnspiel bei euch mitgemacht und da wurde ich nicht ausgewählt. Und ich finde, die anderen Bilder sind viel schlechter und da wollte ich mich jetzt mal beschweren. Okay. Also ich habe da mir Mühe gemacht. Ich habe... Es war so, wir haben dann uns überlegt, was wir machen könnten und haben dann jemanden 100 Euro gegeben, dass er uns ein Bild malt. Ja. Und wir finden, dass das Bild auf jeden Fall schöner ist als das von den anderen. Und was wir jetzt nicht hatten, war eine Lichterkette. Also viele haben eine Lichterkette an ihre Bilder gemacht. Und ob wir vielleicht jetzt noch eine Lichterkette nachträglich dann ranmachen könnten, um vielleicht so eine Wildcard zu bekommen. Und als elftes Bild. Bleiben Sie mal bitte kurz in der Leitung. Selbstverständlich. Ich leite Sie mal an die Fachabteilung weiter. Kein Moment bitte, ja? Fachabteilung. Stellt er uns jetzt zum Baumarkt durch, oder was? Ich weiß nicht. Vielleicht, wo man Lichterketten kaufen kann. Ich pack schon mal Ricky, ne? Die Bundesliga ist hier zu Hause. Auf Sky Fußball Bundesliga erleben Sie alle Begegnungen des 25. Spieltags. Eines der Highlights wird das Ruhr-Derby. In der ersten Bundesliga empfängt Schalke Titelverteidiger Dortmund. Und in der zweiten Bundesliga spielt Braunschweig gegen Lautern. Der 25. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Dieses Wochenende natürlich live und in HD auf Sky Fußball-Bundesliga. Was? Spannend wird es nächste Woche in der Achtelfinalrückrunde der Königsklasse im europäischen Fußball, der UEFA Champions League. Für gleich zwei deutsche Vereine geht es ums Ganze. Am Dienstag empfängt Schalke Galatasaray. Danke, dass Sie gewartet haben. Herr Palm, danke, dass Sie gewartet haben. Ja, selbstverständlich. Ich habe gerade Rücksprache gehalten mit der Fachabteilung. Wir hier sind nur zuständig für Ihr Abo bei uns. Also ich könnte jetzt nicht zum Beispiel Ihnen die Lichter, ich hätte ja folgenden Vorschlag gehabt, ihr bucht mir 15 Euro ab vom Konto und dass dann einer von euch kurz die Lichterkette kaufen geht im Baumarkt oder so. Dass er halt drauf achtet, was mir wichtig ist, dass es nicht einfarbig ist. Das ist praktisch, da gibt's ja so verschiedene. Da gibt's ja nur in einer Farbe und dann gibt's ja welche, die sich dann so farblich abwechseln. Und da wäre es mir wichtig, dass die sich farblich abwechseln und vielleicht dann noch so, immer von rechts nach links und von links nach rechts sich dann immer einen ausschalten. Und dann einmal eine Runde links nach rechts und dann einmal rechts nach links und dann blinken. Das wäre cool. Also den Vorschlag müssten Sie denn dorthin schicken, wo Sie am Gewinnspiel teilgenommen haben. Na, bei Sky. Da müsste auch eine Adresse oder eine Telefonnummer direkt von dort mit dabei stehen. Dass ich da praktisch nochmal nachgucke. Genau, weil ich kann hier gar nichts machen. Ich bin jetzt mal... Wenn Sie 30 Euro abbuchen, ist auch nicht schlimm. Ich gebe Ihnen, nehmen Sie sich die 15 Euro und dann holen Sie dort, keine Ahnung. Mir geht's rein darum, dass die Lichterkette da rankommt. Machen Sie 30 Euro. Wir sind nur fürs Abo zuständig. Ich weiß auch gar nicht. Ich verstehe es. Dann machen Sie 45. Ich runde auf 50. Buchen Sie mir 50 Euro ab und holen die Kette. Machen Sie die Kette ran. Es ist doch für einen guten, wir wollen doch nur zur WrestleMania fahren. Wissen Sie, für uns ist das ein Traum. Wir haben doch nichts. Wir können uns das nicht leisten. Und wir haben jetzt alles, was wir hatten, praktisch in dieses Bild gesteckt. Und jetzt sind wir nicht mal in die Top 10 gekommen. Wir haben uns, auf Facebook haben wir jetzt jedem, der uns dann geliked hätte, hätten wir 1 Euro gegeben. Und das... Wie gesagt, wenn Sie sich bitte dorthin Na gut, dann da muss okay. Die Telefonnummer sein, weil ich alles kann echt nichts machen. Dann kündige ich jetzt. Dann kündige ich. Kündigung bitte schriftlich einreichen. Ja, das dann schreiben Sie mal. Nein, Sie müssen uns die Kündigung schriftlich zusenden. Naja, können Sie sich ja sparen. Ich diktiere. Hallo? Nein, Sie müssen uns eine schriftliche Kündigung zuschicken. Lieber Vorgesetzter. Haben Sie das? Sie müssen uns diesen Brief selber schicken. Ich kann hier nichts aufnehmen und weiterleiten. Das ist doch nicht mehr normal. Also ich komme mir ja vor wie im Irrenhaus hier bei Ihnen. Also Sie können doch mal, Gatz, Sie haben doch einen Schmierzettel haben oder irgendwas. Dann schreiben Sie kurz, der Kunde mit der Nummer so und so möchte entweder das Gewinnspiel gewinnen oder jetzt sofort kündigen. Das ist doch wirklich nicht so viel verlangt. Sie können sich doch mal ein bisschen Mühe geben. Herr Palm, ich kann Ihnen in der Sache nicht weiterhelfen. Wissen Sie was? Ich stecke jetzt einfach den Sand nicht in den Kopf und lege auf. Legen Sie auf. Lassen Sie es. Ich lasse mich da auch nicht mehr von Ihnen überreden jetzt. Ich habe keine Lust mehr. Legen Sie auf. Ich wünsche Ihnen dann noch einen schönen Tag, Herr Palm. Aber ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Wissen Sie das? Das wünsche ich Ihnen. Dass Sie einen Danke. Schönen Tag haben. Das wünsche ich Ihnen. Und dann werden Sie mal sehen, wenn meine Kinder hier gucken, nämlich kein Sky mehr. Dann haben Sie aber... Das ist doch wo. Chris, das ist doch eine Frechheit, sowas. Das geht doch nicht. Man kann doch nicht... Also, da hört's doch auf. Hört's doch auf. Gibt's doch nicht sowas. Das kann's doch nicht sein. Nicht wirklich wahr. Da hört's da steige ich auch aus, geistig. Chris, das ist eine Frechheit, sowas. Ja, willst du machen, da willst du einfach vernünftig mit irgendwelchen Leuten sprechen, ja, die sich damit hoffentlich auskennen. Ja, da wird dir mit Ignoranz sondergleichen wird dir da nichts geantwortet. Also weiß ich nicht. Da frage ich auch doch gar mal, nicht. Weißt du, da muss man sich doch mal, also... Eine Minute Zeit nehmen. Ich weiß auch gar nicht, wo da die Menschlichkeit bleibt. Die Menschlichkeit bleibt bei Sky auf der Strecke. Die bleibt auf der Strecke. Das muss man definitiv so sagen. Also da ist wirklich... Also, wo ist denn das Problem? Nur weil bei uns ein bisschen Clicky Bunti fehlt. Ich hab doch auch ein Sky-Konto. Hätte er da noch 5 nehmen können, 5 Euro. Ich hab jetzt gekündigt. Da bin ich knallhart. Da lasse ich auch nicht mit mir reden. Ich habe hier schon die Bestätigung vor mir, also dass ich es eingeschickt habe. Und das muss dann auch reichen. Apropos reichen, Chris, mir reicht's jetzt auch. Meine Laune ist völlig im Keller. Willst du noch Hirsemanns Match der Woche hören? Ja, sicher will ich das noch hast hören. Hast deinen Nippel reingefummelt? Ja, volles Brett. Okay, dann Leute, kriegt ihr jetzt noch Hirsemanns Match der Woche, dann verabschieden wir uns und dann reicht's auch. Ist auch die letzte Ausgabe, weil ich habe ja dann kein Sky mehr. Also hast Nippel drin oder was? Ja, also los. Hallo Hirsemann! Hirsemanns Match der Woche. Hallo, hier ist Potschel. Und zu finden bin ich nicht nur bei NonPG, sondern auch bei Twitter. Also wenn ihr mir da folgen wollt, bevor ich überhaupt anfange, über was anderes zu sprechen, sage ich euch, bei Twitter könnt ihr mir folgen. Unter @elpocho81. Macht es, tut es oder lasst es. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich habe die unglaublich tolle Möglichkeit erhalten, heute ein Match anzukündigen bzw. ein bisschen zu hypen, dass wir so in dieser Form vielleicht alle nicht erwartet hätten. Dabei handelt es sich um den Main Event der gestrigen Ausgabe von Monday Night Raw. Da war nämlich folgendes Match am Start. Ein Fatal Four-Way Match. Mal ganz im Ernst, Leute. Ein Fatal Four-Way Match? Darauf habe ich mich früher mal gefreut. 4 Leute auf einmal im Ring. Da geht's richtig zur Sache. Stühle, Kendo-Sticks oder ähnliches. Aber das Ziel dieses Matches war es, den Herausforderer bzw. den Gegner des Undertakers für die kommende WrestleMania festzustellen. In diesem Fatal Four-Way Match standen Randy Orton, Sheamus, Big Show und CM Punk. Wir alle haben vorher schon darüber nachgedacht, wie wollen die Fehde starten zwischen Undertaker und Punk. Aber das war eigentlich gar kein Problem. Wir wissen ja, manchmal kann es so sein, dass die WWE denkt, wir sind alle blöd. Von daher war der Enthusiasmus in diesem Moment nicht unbedingt der größte. Aber ich habe mir schon gedacht, wenn sie es jetzt auch noch versauen und noch nicht mal Punk gegen den Taker stellen, wen dann? Das Match an sich darüber möchte ich gar keine viele Worte verlieren. Der Ausgang war klar und es ist auch gut, dass es so gekommen ist. Aber alleine der Entrance von CM Punk hat mal wieder gezeigt, dass er wirklich der Entertainment-Faktor in der WWE ist. Alleine wie er dieses Match beendet hat, dass er es gezeigt hat, dass er gegen den Undertaker bestehen kann. Und die Entrance alleine, die ich eben schon erwähnt habe, Mae Youngs Geburtstag kaputt zu machen, war das Beste, was er je gezeigt hat. Naja, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber mir hat's gefallen. So, und jetzt mal ganz klar. Schaut euch das Match auf jeden Fall nochmal an. Es ist lohnenswert, es macht auch gegebenenfalls Spaß. Und ich denke, auch Chris und Ricky werden sich gleich herzlich darüber amüsieren. Ich danke euch, wir hören uns, vielleicht auch jetzt, vielleicht auch gleich, vielleicht auch morgen. Bis auch dann. Ciao, ihr Leute. Ja. Halt die Fresse jetzt. Das war's, Chris. Widerlich. Scheiße. Also wegen dem Segment, also habe ich auch keinen Bock mehr auf das ganze Projekt. Ja, dann mit Wrestling. Sag ich hatte Spaß in der Sendung, aber jetzt bei dieser Scheiße jetzt am Ende, also wirklich wieder zum Tschüss. Spaß würde ich nicht sagen. Scheiße war das. Scheiße. Ja, das war Scheiße. Was will, aber weißt du, ach, wem sage ich's? Chris, ich würde sagen, wir fangen jetzt mal. Nächste Woche gibt's eine neue. Also nee, wir machen jetzt was ohne Wrestling. Nächste Woche neue Sendung. Hashtag Leute, bis dann und tschüss. Haut rein, ciao.